Das ist die einzige Wahrheit aus längst vergangenen Tagen. Wie oft wünschte man uns tot, doch tot, das waren wir nie. Getränkten Feldern für die Freiheit mit der Ehre. Kämpfte Deutschlands tapfere Väter, gab ich sie ihr Leben her. Wir waren ein Volk wie kein zweiter, Freund ein Ewigkeit. Wir waren die Herrscher aus Germanien, Gottes Geschenk an diese Welt. Wir waren die Herrscher eines Reichs, Könige Europas. Jeder, der uns sah, fiel vor uns auf die Knie. Das ist die einzige Wahrheit aus längst vergangenen Tagen. Wie oft wünschte man uns tot, doch tot, das waren wir nie. Das war